Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hallo Andi, hier ist Matze. Andi, mach um 6 Uhr das Radio an. Da kommt etwas über unsere Schule. Ja, wirklich. Da gibt es Informationen über 100 Jahre Schulgeschichte in der Stadt und am Ende ein Quiz. Interessant, was? Also, um 18 Uhr, Radio Regenbogen. Tschüss. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Andi, hier ist Matze. Andi, mach um 6 Uhr das Radio an. Da kommt etwas über unsere Schule. Ja, wirklich. Da gibt es Informationen über 100 Jahre Schulgeschichte in der Stadt und am Ende ein Quiz. Interessant, was? Also, um 18 Uhr, Radio Regenbogen. Tschüss.